Engelke hatte sich in die nebenangelegene Dienststube zurückgezogen. Ein heller Schein fiel von der Veranda her durch die Balkontür und gab dem etwas dunklen Zimmer mehr Licht, als es für gewöhnlich zu haben pflegte. Dubslav hielt die Kreuzzeitung in Händen und schlug nach einem Brummer, der ihn immer und immer wieder umsummte. Verdammte Bestie! Und er holte von Neuem aus. Aber ehe er zuschlagen konnte, kam Engelke und fragte, ob Unke den gnädigen Herrn sprechen dürfe. Unke? Unser alter Unke? Ja, gnädiger Herr. Na natürlich, kriegt man doch mal wieder einen vernünftigen Menschen zu sehen. Was er nur bringen mag. Vielleicht Verhaftung irgendwo. Demokratennest ausgenommen. Agnes horchte. Verhaftung? Demokratennest ausgenommen? Das war doch noch besser als ein Märchen vom guten und bösen Geist. Inzwischen war Unke eingetreten. Backenbart und Schnurrbart wie gewöhnlich fest angeklebt. In der Nähe der Tür blieb er stehen und grüßte militärisch. Dubslav aber rief ihm zu, »Nein, Unke, nicht da, so weit reicht mein Ohr nicht und meine Stimme erst recht nicht. Und ich denke doch, Sie bringen was Reguläres, also ran hier. Und wenn es nicht was ganz Dienstliches ist, so nehmen Sie den Stuhl da.« Unke trat auch näher, nahm aber keinen Stuhl und sagte, »Herr Major, wollen entschuldigen, ich komme so bloß. Der alte Baruch Hirschfeld hat mir erzählt und die alte Puschen hat mir erzählt, ach so, wegen meiner Füße.« »Zu Befehl, Herr Major.« »Tja, Unke, wollte Gott, es stünde besser. Immer denke ich, wenn wieder ein Neuer kommt, nu wird es. Aber es will nicht mehr, es hilft immer bloß 3 Tage. Die Buschen hilft nicht mehr und Krippenstapel hilft nicht mehr und Sponholz hilft schon lange nicht mehr, der kutschiert so in der Welt rum. Bleibt also bloß noch der liebe Gott.« Unke begleitete dies Wort mit einer Kopfbewegung, die seine respektvolle Stellung, aber doch auch nicht mehr, zum lieben Gott ausdrücken sollte. Dubslav sah es und erheiterte sich. Dann fuhr er in rasch wachsender guter Laune fort. »Ja, Unke, wir haben so manchen Tag miteinander gelebt. Denke gern daran zurück. Sind noch einer von den Alten. Und der Pyterka auch. Was macht er denn?« »Ach, Herr Major, immer noch tüchtig, schneidig.« Und dabei rückte er sich selbst zurecht, wie wenn er die überlegene Stattlichkeit seines Kollegen wenigstens andeuten wollte. Dubslav verstand es auch so und sagte, »Ja, der Pyterke, natürlich immer hoch zu Ross. Und Sie, Unke, ja, Sie müssen laufen wie ein Landbriefträger. Es hat aber auch sein Gutes. Zu Fuß macht geschmeidig, zu Pferde macht steif und macht auch faul. Und überhaupt, Gebrüder Benecke ist schon immer das Beste. Da kann man nicht zu Fall kommen. Aber jeder will heutzutage hoch raus. Das ist, was Sie jetzt die Signatur der Zeit nennen. Haben Sie den Ausdruck schon gehört, Unke? Zu Befehl, Herr Major. Und die Sozialdemokratie will auch hoch raus und so zu Pferde sitzen wie Pyterke, bloß noch viel höher. Aber das geht nicht gleich so. Gut Ding will Weile haben. Und Torgelow, wenn er auch vielleicht reden kann, reiten kann er noch lange nicht. Sagen Sie, was macht er denn eigentlich? Ich meine, Torgelow. Sind denn unsere kleinen Leute jetzt mehr zufrieden mit ihm? Nein, Herr Major, sie sind immer noch nicht zufrieden mit ihm. Er wollte da neulich in Berlin reden und hat auch wirklich was zu Graf Posadowski gesagt. Und das ist so dumm gewesen, dass es die anderen geniert hat. Und da haben sie ihn bedeutet, Torgelow, nun bist du still. So geht das hier nicht. Ja, lachte Dubslav, und wo der nu steht, da sollte ich eigentlich stehen. Es ist doch besser so. Nun kann Torgelow zeigen, dass er nichts kann. Die anderen auch. Und wenn sie es alle gezeigt haben, na, dann sind wir vielleicht wieder dran und kommen noch mal oben auf. Und jeder kriegt Zulage. Sie auch, Unke. Und Pyterke natürlich auch. Unke schmunzelte und legte seine 2 Dienstfinger an die Schläfe. Vorläufig aber müssen wir abwarten und den sogenannten Ausbruch verhüten und dafür sorgen, dass unsere Globsower zufrieden sind. Und wenn wir klug sind, glückt es vielleicht auch. Glauben Sie nicht auch, Unke, dass es kleine Mittel gibt? Zu Befehl, Herr Major. Kleine Mittel gibt es. Es hat's schon. Und welche meinen Sie? Musik, Herr Major, und verlängerte Polizeistunde. Ja, lachte Dubslav, sowas hilft. Musik und ein Schotschen, dann sind die Mädchen zufrieden. Und, bestätigte Unke, wenn die Mädchens zufrieden sind, Herr Major, dann sind sie alle zufrieden. Unke hatte zusagen müssen, mal wieder vorzusprechen. Aber es kam nicht dazu, weil Dubslavs Zustand sich rasch verschlimmerte. Von Besuchern wurde keiner mehr angenommen und nur Lorenzen hatte Zutritt. Aber er kam meist nur, wenn er gerufen wurde. Sonderbar, sagte der Alte, während er in den Frühlingstag hinausblickte, dieser Lorenzen ist eigentlich gar kein richtiger Pastor. Er spricht nicht von Erlösung und auch nicht von Unsterblichkeit und ist beinahe, als ob ihm sowas für alltags wie zu schade sei. Vielleicht ist er aber auch noch was anderes und er weiß am Ende selber nicht viel davon. Anfangs habe ich mich immer drüber gewundert, weil ich mir immer sagte, ja, solch Talar und Bäffchenmann, der muss es doch schließlich wissen. Er hat so seine 3 Jahre studiert und eine Probepredigt gehalten und ein Konsistorialrat oder wohl gar ein Generalsuperintendent hat ihn eingesegnet und ihm und noch ein paar anderen gesagt, nun gehet hin und lehret alle Heiden. Und wenn man das so hört, ja, da verlangt man denn auch, dass einer weiß, wie es mit einem steht. Ist gerade wie mit den Doktors. Aber zuletzt begibt man sich und hat die Doktors am liebsten, die einem ehrlich sagen, hören Sie, wir wissen es auch nicht. Wir müssen abwarten. Der gute Sponholz, der nun wohl schon an der Brücke mit dem Ichthyosaurus vorbei ist, war beinahe so einer. Und Lorenzen ist nun schon ganz gewiss so. Seit beinahe 20 Jahren kenne ich ihn. Und noch hat er mich nicht ein einziges Mal bemogelt. Und dass man das von einem sagen kann, das ist eigentlich die Hauptsache. Das andere, ja, du lieber Himmel, wo soll's am Ende herkommen? Auf dem Sinai hat nun schon lange keiner mehr gestanden. Und wenn auch, was der liebe Gott da oben gesagt hat, das schließt eigentlich auch keine großen Rätsel auf. Das ist alles sehr diesseitig geblieben. Du sollst und noch öfter du sollst nicht. Und klingt eigentlich alles, wie wenn der Nürnberger Schultheiß gesprochen hätte. Gleich danach kam Engelke und brachte die Mittagspost. Engelke, du könntest mal wieder die Marie zu Lorenzen rüberschicken. Ich ließ ihn bitten. Lorenzen kam dann auch und drückte seinen Stuhl an des Alten Seite. Das ist recht, Pastor, dass Sie gleich gekommen sind. Und ich sehe wieder, wie sich alles Gute schon gleich hier unten belohnt. Sie müssen nämlich wissen, dass ich mich heute schon ganz eingehend mit Ihnen beschäftigt und Ihr Charakterbild, das ja auch schwankt wie manches andere, nach Möglichkeit festgestellt habe. Würde mir das Sprechen wegen meines Asthmas nicht einigermaßen schwer, ich wäre imstande, gegen mich selber in einer Art Indiskretion zu verfallen und Ihnen auszuplaudern, was ich über Sie gedacht habe. Aber ja, wie Sie wissen, eine natürliche Neigung zum Ausplaudern, zum Plaudern überhaupt. Und Kurt Schädel, der sich im Übrigen durch französische Vokabeln nicht auszeichnete, hat mich sogar einmal einen Causeur genannt. Aber wahrlich schon lange her. Und jetzt ist es damit total vorbei. Zuletzt stirbt selbst die alte Kindermuhme in einem aus. Glaub ich nicht. Wenigstens Sie, Herr von Stechlin, sorgen für den Ausnahmefall. Ich will es gelten lassen und mich auch gleich legitimieren. Haben Sie denn in Ihrer Zeitung gelesen, wie Sie da neulich wieder dem armen Bennigsen zugesetzt haben? Mir missfällt es, wiewohl Bennigsen nicht gerade mein Mann ist. Auch meiner nicht. Aber er sei, wie er sei, er ist doch ein Excelsior-Mann. Und wer hier landes für ein freudiges Excelsior ist, der ist bei den Ostelbiern, pardon, Sie gehören ja selbst mit dazu, von vornherein verdächtig und ein Gegenstand tiefen Misstrauens. Jedes höher gesteckte Ziel, jedes Wollen, das über den Kartoffelsack hinausgeht, findet kein Verständnis, sicherlich keinen Glauben. Und bringt einer irgendein Opfer, so heißt es bloß, dass er die Wurst nach der Speckseite werfe. Dubslav lachte. Lorenzen, Sie sitzen wieder auf Ihrem Steckenpferd. Aber ich selber bin freilich schuld. Warum kam ich auf Bennigsen? Da war das Thema gegeben und ihr Ritt ins Bäbelsche, denn weit ab davon sind sie nicht, konnte beginnen. Aber das ist Wissen, ich habe auch mein Steckenpferd. Und das heißt König und Kronprinz. Oder alte Zeit und neue Zeit. Und darüber habe ich seit langem mit Ihnen sprechen wollen. Nicht akademisch, sondern märkisch, praktisch, so recht mit Rücksicht auf meine nächste Zukunft. Denn es heißt nach gerade bei mir, was du tun willst, tue bald. Lorenzen nahm des Alten Hand und sagte, gewiss kommen andere Zeiten. Aber man muss mit der Frage, was kommt und was wird, nicht zu früh anfangen. Ich sehe nicht ein, warum unser alter König von Thule hier nicht noch lange regieren sollte. Seinen letzten Trunk zu tun und den Becher dann in den Stechlin zu werfen, damit hat es noch gute Wege. Nein, Lorenzen, es dauert nicht mehr lange. Die Zeichen sind da, mehr als zu viel. Und damit alles klappt und passt, gehe ich nun auch grad ins 67. Und wenn ein richtiger Stechlin ins 67. geht, dann geht er auch in Tod und Grab. Das ist so Familientradition. Ich wollte, wir hätten eine andere. Denn der Mensch ist nun mal feige und will dies schändliche Leben gern weiterleben. Schändliches Leben, Herr von Stechlin, Sie haben ein sehr gutes Leben gehabt. Wenn's nur wahr ist, weiß nicht, ob alle Globsower ebenso denken. Und die bringen mich wieder auf mein Hauptthema. Und das lautet? Das lautet, teuerster Pastor, sorgen Sie dafür, dass die Globsower nicht zu sehr oben aufkommen. Aber Herr von Stechlin, die armen Leute, sagen Sie das nicht. Die armen Leute, das war mal richtig. Heutzutage aber passt es nicht mehr. Und solch unsichere Passagiere wie mein Woldemar und wie mein lieber Lorenzen, von dem der junge Pardon all den Unsinn hat, solche unsichere Passagiere statt den Riegel vorzuschieben, kommen den Torgeloschen auf halbem Wege entgegen und sagen, ja, ja, Töffel, du hast doch eigentlich ganz recht, oder was noch schlimmer ist. Ja, ja, Jochen, wir wollen mal nachschlagen. Aber, Herr von Stechlin, ja, Lorenzen, wenn Sie auch noch solch gutes Gesicht machen, es ist doch so. Die ganze Geschichte wird auf einen anderen Leisten gebracht. Und wenn dann wieder eine Wahl ist, dann fährt der Woldemar rum und erzählt überall, Katzenstein sei der rechte Mann oder irgendein anderer. Aber das ist Mus Mimine, verzeihen Sie den etwas fortgeschrittenen Ausdruck. Und wenn dann die junge, gnädige Frau Besuch kriegt oder wohl gar einen Ball gibt, da will ich Ihnen genau sagen, wer dann hier in diesem alten Kasten, der dann aber renoviert sein wird, antritt. Da ist in erster Reihe der Minister von Ritzenberg geladen, der wegen Kaltstellung unter Bismarck von langer Hand her eine wahre Wut auf den alten Sachsenwaller hat und eröffnet die Polonaise mit Armgard. Und dann ist da ein Professor, Kathedersozialist, von dem kein Mensch weiß, ob er die Gesellschaft einrenken oder aus den Fugen bringen will. Und führt eine Adlige mit kurzgeschnittenem Haar, die natürlich schriftstellert, zur Kadrille. Und dann bewegen sich da noch ein Afrikareisender, ein Architekt und ein Porträtmaler. Und wenn sie nach den ersten Tänzen eine Pause machen, dann stellen sie ein lebendes Bild, wo ein Wilddieb von einem Edelmann erschossen wird. Oder sie führen ein französisches Stück auf, das die Dame mit dem kurzgeschnittenen Haar übersetzt hat, ein sogenanntes Ehebruchsdrama, drin eine Advokatenfrau gefeiert wird, weil sie ihren Mann mit einem Taschenrevolver über den Haufen geschossen hat. Und dann gibt es Musikstücke, bei denen der Klavierspieler mit seiner langen Mähne über die Tasten hinfegt und in einer Nebenstube sitzen andere und blättern in einem Album mit lauter Berühmtheiten. Obenan natürlich der alte Wilhelm, Kaiser Friedrich und Bismarck und Moltke. Und ganz gemütlich dazwischen Mazzini und Garibaldi und Marx und Lassalle, die aber wenigstens tot sind. Und daneben Bebel und Liebknecht. Und dann sagt Woldemar, sehen Sie da den Bebel, mein politischer Gegner, aber ein Mann von Gesinnung und Intelligenz. Und wenn dann ein Adliger aus der Residenz an ihn herantritt und ihm sagt, ich bin überrascht, Herr von Stechlin, ich glaubte, den Grafen Schwerin hier zu finden, dann sagt Woldemar, ich habe die Fühlung mit diesem Herrn verloren. Der Pastor lachte. Und Sie wollen sterben? Wer so lange sprechen kann, der lebt noch 10 Jahre. Nichts, nichts. Ich halte Sie fest. Kommt es so? Oder kommt es nicht so? Nun, es kommt sicherlich nicht so. Sind Sie dessen sicher? Ganz sicher. Dann sagen Sie mir, wie es kommt. Aber ehrlich. Nun, das kann ich leicht. Und Sie haben mir selber den Weg gewiesen, als Sie gleich anfangs von König und Kronprinz sprachen. Dieser Gegensatz existiert natürlich überall und in allen Lebensverhältnissen. Es kommen eben immer Tage, wo die Leute nach irgendeinem Kronprinzen aussehen. Aber so gewiss das richtig ist, noch richtiger ist das andere. Der Kronprinz, nach dem ausgeschaut wurde, hält nie das, was man von ihm erwartete. Manchmal kippt er gleich um und erklärt in plötzlich erwachter Pietät, im Sinne des Hochseligen weiter regieren zu wollen. In der Regel aber macht er einen leidlich ehrlichen Versuch, als Neugestalter aufzutreten und holt ein Volksbeglückungsprogramm auch wirklich aus der Tasche, nur nicht auf lange. Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch eng im Raume stoßen sich die Sachen. Und nach einem halben Jahre lenkt der Neuerer wieder in alte Bahnen und Geleise ein. Und so wird es Woldemar auch machen. So wird es Woldemar auch machen. Wenigstens wird ihn die Lust sehr bald anwandeln, so halb und halb ins Alte wieder einzulenken. Und diese Lust werden Sie natürlich bekämpfen. Sie haben ihm in den Kopf gesetzt, dass etwas durchaus Neues kommen müsse. Sogar ein neues Christentum. Ich weiß nicht, ob ich so gesprochen habe, aber wenn ich so sprach, dies neue Christentum ist gerade das Alte. Glauben Sie das? Ich glaube es. Und was besser ist, ich fühle es. Na gut, das mit dem neuen Christentum ist Ihre Sache, da will ich Ihnen nicht reinreden. Aber das andere, da müssen Sie mir was versprechen. Besinnt er sich und kommt er zu der Ansicht, dass das alte Preußen mit König und Armee, trotz aller seiner gebresten und altmodischen Geschichten, doch immer noch besser ist als das vom neuesten Datum und dass wir Alten vom Kremmerdamm und von Fermelin her, auch wenn es uns selber schlecht geht, immer noch mehr Herz für die Torgelowschen im Leibe haben als alle Torgelows zusammengenommen. Kommt es zu solcher Rückbekehrung, dann, Lorenzen, stören Sie diesen Prozess nicht. Sonst erscheine ich Ihnen. Pastoren glauben zwar nicht an Gespenster, aber wenn welche kommen, graulen sie sich auch. Lorenzen legte seine Hand auf die Hand Dubslavs und streichelte sie, wie wenn er des alten Sohn gewesen wäre. Das alles, Herr von Stechlin, kann ich Ihnen gern versprechen. Ich habe Woldemar erzogen, als es mir oblag, und Sie haben in Ihrer Klugheit und Güte mich gewähren lassen. Jetzt ist Ihr Sohn ein vornehmer Herr und hat die Jahre. Sprechen hat seine Zeit und Schweigen hat seine Zeit. Aber wenn Sie ihn und mich von oben her unter Kontrolle nehmen und eventuell mir erscheinen wollen, so schieben Sie mir dabei nicht zu, was mir nicht zukommt. Nicht ich werde ihn führen, dafür ist gesorgt. Die Zeit wird sprechen. Und neben der Zeit das neue Haus, die blasse junge Frau und vielleicht auch die schöne Melusine. Der Alte lächelte. Ja, ja. So ging das Gespräch. Und als Lorenzen aufbrach, fühlte sich der Alte wie belebt und versprach sich eine gute Nacht mit viel Schlaf und wenig Beängstigung. Aber es kam anders. Die Nacht verlief schlecht, und als der Morgen da war und Engelke das Frühstück brachte, sagte Dubslav, »Engelke, schaff die Wabe weg. Ich kann das süße Zeug nicht mehr sehen. Krippenstapel hat es gut gemeint, aber es ist nichts damit. und überhaupt nichts mit der ganzen Heilkraft der Natur. Ich glaube doch, gnädiger Herr, bloß gegen die Gegenkraft kann die Wabe nicht an. Du meinst also, für einen Tod kein Kraut gewachsen ist. Tja, das wird es wohl sein, das meine ich auch. Engelke schwieg. Eine Stunde später kam ein Brief, der, trotzdem er aus nächster Nähe stammte, doch durch die Post befördert worden war. Er war von Ermintrud, behandelte die durch Coselleger und sie selbst geplante Gründung eines Rettungshauses für verwahrloste Kinder und äußerte sich am Schlusse dahin, dass wenn sich, hoffentlich binnen Kurzem, ihre Wünsche für Dubslavs fortschreitende Gesundheit erfüllt haben würden, Agnes, das Enkelkind der alten Buschen, als erste, wie sie vertraue, sittlich zu Heilende in das Asyl aufgenommen werden möchte. Dubslav drehte den Brief hin und her, las noch einmal und sagte dann, oh, diese Komödie, wenn sich meine Wünsche für ihre fortschreitende Gesundheit erfüllt haben werden, das heißt doch einfach, wenn sie sich demnächst den Rasen von unten ansehen. Alle Menschen sind Egoisten, Prinzessinnen auch, und sind sie fromm, so haben sie noch einen ganz besonderen Jargon. Es mag so bleiben, es war immer so. Wenn sie nur ein bisschen mehr Vertrauen zu dem gesunden Menschenverstand anderer hätten. Er steckte, während er so sprach, den Brief wieder in das Kuvert und rief Agnes. Das Kind kam auch. Agnes, gefällt es dir hier? Ja, gnädiger Herr, es gefällt mir hier. Und ist dir auch nicht zu still? Nein, gnädiger Herr, es ist mir auch nicht zu still. Ich möchte immer hier sein. Na, du sollst auch bleiben, Agnes, solang's geht. Und nachher, tja, nachher. Das Kind kniete vor ihm nieder und küsste ihm die Hände. Dubslavs Zustand verschlechterte sich schnell. Engelke trat an ihn heran und sagte, gnädiger Herr, soll ich nicht in die Stadt schicken? Nein. Oder zu der Buschen? Ja, das tu. So eine alte Hexe kann's immer noch am besten. In Engelkes Augen traten Tränen. Dubslav, als er es sah, schlug rasch einen anderen Ton an. Nein, Engelke, graule dich nicht vor deinem alten Herrn. Ich hab's bloß so hingesagt. Die Buschen sollen nicht kommen. Es würde mir wohl auch nicht viel schaden, aber wenn man schon so in sein Grab sieht, dann muss man doch anders sprechen, sonst hat man schlechte Nachrede bei den Leuten, und das möchte ich nicht. Um meinetwegen nicht und um Woldemars wegen nicht. Und dabei fällt mir auch noch Adelheid ein. Die käme mir am Ende gleich nach, um mich zu retten. Nee, Engelke, nicht die Buschen. Aber gib mir noch mal von den Tropfen. Ein bisschen besser als der Tee sind sie doch. Engelke ging und Dubslav war wieder allein. Er fühlte, dass es zu Ende gehe. Das Ich ist nichts. Damit muss man sich durchdringen. Ein ewig Gesetzliches vollzieht sich, weiter nichts. Und dieser Vollzug, auch wenn er Tod heißt, darf uns nicht schrecken. In das Gesetzliche sich ruhig schicken, das macht den sittlichen Menschen und hebt ihn. Er hing dem noch so nach und freute sich, alle Furcht überwunden zu haben. Aber dann kamen doch wieder Anfälle von Angst und er seufzte, das Leben ist kurz, aber die Stunde ist lang. Es war eine schlimme Nacht. Alles blieb auf. Engelke lief hin und her und Agnes saß in ihrem Bett und sah mit großen Augen durch die halb geöffnete Tür in das Zimmer des Kranken. Erst als schon der Tag graute, wurde durch das ganze Haus hin alles ruhiger. Der Kranke nickte matt vor sich hin und auch Agnes schlief ein. Es war wohl schon 7. Die Parkbäume hinter dem Vorgarten lagen bereits in einem hellen Schein, als Engelke zu dem Kinde herantrat und es weckte. »Stay up, Agnes. Is er tot?« »Nee, er slept ein bisschen. Und ich glaube, er zittem nicht mehr so ob de Brust. Ich grul mir so, dat brugst du nicht. Und kann auch sinn, er slept sich wieder gesund. Und nu stei up und bin die Ocken durch um den Kopf. Es ist noch ein bisschen kühl dort. Und dann geh ich in Korn und pflückem, wenn du was findest, ein bisschen Krokus. Oder was das Sünsten ist. Die Kleine trat auch leise durch die Balkontür auf die Veranda hinaus und ging auf das Rundell zu, um nach ein paar Blumen zu suchen. Sie fand auch allerlei. Das Beste waren Schneeglöckchen. Und nun ging sie mit den Blumen in der Hand noch ein paar Mal auf und ab und sah, wie die Sonne drüben aufstieg. Sie fröstelte. Zugleich aber kam ihr ein Gefühl des Lebens. Dann trat sie wieder in das Zimmer und ging auf den Stuhl zu, wo Dubslav saß. Engelke, die Hände gefaltet, stand neben seinem Herrn. Das Kind trat heran und legte die Blumen dem Alten auf den Schoß. »Das sind die Ersten«, sagte Engelke, »und wir'n auch wohl die Besten sind.« Es war Mittwoch früh, dass Dubslav still und schmerzlos das Zeitliche gesegnet hatte. Lorenzen wurde gerufen, auch Kluckhuhn kam, und eine Stunde später war ein Gemeindediener unterwegs, der die Nachricht von des alten Tode, den im Kreise zunächst Wohnenden, überbringen sollte, voran der Domina, dann Kosleger, dann Katzlers und zuletzt den beiden Gundermanns.